смотрим, мы сегодня с тобой в одном духе, да? Wir sind heute in einem Geist. Вот что значит, да? В одном духе ходить. So, das bedeutet, in einem Geist zu sein. Да, вот посмотри на своего соседа. Also, schau mal deinen Nachbarn an. Что ты можешь о нем рассказать? Was kannst du über ihn erzählen? Ну, если ты с ним знаком, also, wenn du ihn sehr gut kennst, ну, можно что-то больше рассказать, dann да? kann man ein wenig mehr erzählen. Ну, если не знаком, aber wenn du ihn noch nicht kennst, ну, надо познакомиться, да? dann muss man ihn natürlich kennenlernen. Конечно, ты не можешь о нем что-то рассказать. Natürlich kannst du auch da nichts über ihn erzählen. Господь знает нас вдоль и поперек. Aber der Herr kennt uns durch und durch. Знаете, он может вообще много что о нас рассказать. Wisst ihr, er kann vieles über uns erzählen. Знаете, очень много можно сказать о человеке по тому. Wisst ihr, man kann vieles über den Menschen sagen über. По тому, что для него важно. Über das, was für ihn tatsächlich wichtig ist. То, что для него важно, und das, was für ihn wichtig ist, оно исходит из его приоритетов. Das stammt aus seinen Prioritäten heraus. Ну, мы как христиане, у нас особенные приоритеты. Also wir als Christen, wir haben ja besondere Prioritäten. Ну, какие у нас приоритеты? Also welche Prioritäten haben wir überhaupt? Ну, какие? Понятно, какие, да? Also welche? Ist ja verständlich, welche? Ну, как у Христа. Also wie bei Christus, oder? Да. Окей, какие? Окей, aber welche sind das dann? Высший приоритет был что? Und bei Christus war welche Priorität die höchste? Это воля его небесного Отца. Das war der Wille von seinem himmlischen Vater. Ну, какие еще у нас бывают приоритеты? Also welche Prioritäten haben wir denn noch? Ну, обычно люди говорят. Eigentlich sagen die Menschen oder познание gewöhnlich. Познание Бога. Gott kennenlernen. Любовь. Die Liebe. Служение. Der Dienst. Ну, там многие вещи, да, для кого also, что. Viele Dinge, важно. Was für wen wichtig ist. Смотрите, мы сейчас живем в такое время, wisst ihr, wir leben zur Sonne Zeit, когда вот оно как бы вот все должно быть по правилам. Wo alles so nach den Regeln sein soll. Особенно в Германии. Besonders in Deutschland. И знаете, иногда кажется, что как будто вот как раньше живешь. Und manchmal kommt es dir so vor, als wäre es wie in der Vergangenheit. Ну, око за око, зуб за зуб. Also Auge ums Auge, Zahn um Zahn. И наша личность, вот наша ментальность формируется под действием вот этих правил. Und unsere Persönlichkeit und unsere Mentalität, die formt sich durch diese Dinge. Сделайте погромче, Лену. И наша жизнь протекает вот по этим правилам. Und unser Leben verläuft nach diesen Regeln auch. И некоторые правила нам навязывает государство. Und manche Regeln zwingt der Staat auf. Иногда общество. Manchmal die Gesellschaft. Иногда мы сами себе что-то наваливаем. Manchmal versuchen wir uns selber etwas aufzubauen. Ну, короче, мы стараемся жить по каким-то правилам. Also, kurz gesagt, wir versuchen nach irgendwelchen Regeln zu leben. И когда кто-то по нашим пониманиям не вписывается вот в эти правила. Und wenn jemand nach unserem Verständnis nicht in diese Regeln hineinpasst. Ну, значит, он нарушитель. Dann heißt es, er ist ein Übertreter. А если он нарушитель. Und wenn er ein Übertreter ist, значит, его надо наказать. Dann muss man ihn auf jeden Fall bestrafen. Ну, нам так кажется. Also so kommt es uns vor. Не поймите меня неправильно. Und bitte versteht mich nicht Я richtig, nicht не, falsch. Не против правил. Also ich habe absolut nichts gegen die Regeln. Нам нужны правила. Wir brauchen die Regeln. Но когда мы приходим к Богу, aber wisst ihr, wenn wir zu Gott kommen, иногда вот это вот правильность. Manchmal diese Richtigkeit. Она нам мешает в нашем служении Богу. Sie hindert komplett unseren Dienst. Давайте мы прочитаем у Исаии 55:8-9. Lass uns aus Jesaja 55:8-9 lesen. Вы знаете это место, но мы еще раз его освежим. Also ihr kennt diese Bibelstelle, aber wir wollen das ein wenig erfrischen. Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. То есть мы видим, что Божьи мысли, они сильно отличаются от наших. Also wir sehen, dass Gott seine Gedanken ziemlich von unseren sich unterscheiden. И его приоритеты, они тоже могут сильно отличаться от наших приоритетов. Und seine Prioritäten können sehr stark auch von unseren abweichen. Вы смотрите, Иисус сказал. Aber schaut her, Jesus sagte mal, вы свет миру. Ihr seid das Licht für diese Welt. Вы соль земли. Ihr seid das Salz dieser Erde. Что это значит? Was bedeutet das? Ну, это значит, что мы своей жизнью Das bedeutet, dass wir mit unserem Leben должны являть Бога вот этому обществу, где мы живем. Sollen Gott dieser Gesellschaft, in der wir leben, auch zeigen. Своим поведением. Mit unserem Verhalten. Своими словами. Mit unseren Worten. И вот то, как ты живешь. Und so wie du lebst. Как ты реагируешь. Wie du reagierst. Оно отображает отображает твое богопознание. Das spiegelt dein Gotterkenntnis ab. Это результат твоего понимания Бога. Das ist Resultat von dem, wie du Gott überhaupt kennst oder verstehst. Ну и еще, конечно, священный или несвященный характер, да? Und natürlich gibt es auch einen Charakter, der geheiligt ist und das nicht geheiligt Но ist. Иногда получается так, что мы являем Бога, ну, не совсем так, как ему хотелось бы. Aber manchmal zeigen wir Gott so, wie es Gott nicht so ganz gefällt oder wie er nicht so ganz wünscht. Давайте мы прочитаем одну историю. Lass uns mal eine Geschichte vorlesen. Из Луки 9, 49-56. Die ist aus Lukas 9 und die Verse 49 bis 56. При всем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir seien jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir verbaten es ihm, weil er dir mit uns nicht nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihnen: Verbietet ihn nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Es geschah aber, dass sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten, und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dort zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samaritendorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Ziel ja war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer und Himmel herabfallen, vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch der Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geist Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Okay, вот такая история, нам знакома. Okay, diese Geschichte kennen wir alle. Здесь вообще-то описываются два, казалось бы, разных события. Und hier werden, wie man sieht, so zwei verschiedene Ereignisse beschrieben. Но они между собой связаны. Aber doch sind sie miteinander verbunden. То есть сначала ученики встретили какого-то там человека, который служит. Also zuerst haben seine Jünger einen Mann getroffen, der dort gedient hat. Ну, он изгоняет бесов, мы читаем. Wir sehen, dass er hier die Dämonen austreibt. То есть фактически он делает то же самое, что и они. Also als Fakt macht er dasselbe wie sie auch. Но он не с ними. Aber der ist nicht mit ihnen, ja. Да? И вот их реакция. Und ihre Reaktion darauf. Это классическая человеческая реакция на те вещи. Ist klassische menschliche Reaktion auf die Dinge. Когда кто-то не вписывается в наши правила. Wenn jemand nicht in unsere Regeln so hineinpasst. Когда наше мнение отличается от его мнения. Wenn unsere Meinung von seinem unterscheidet. Особенно если мое мнение поддерживается большинством. Besonders wenn meine Meinung durch die Mehrheit dazu unterstützt wird. Ты не с нами. Du bist nicht mit uns. Значит, ты делаешь это неправильно. Dann heißt das, du es falsch machst. То есть, по их пониманию, этот человек служил Богу неправильно. Nach ihrem Verständnis hat dieser Mann nicht nach ihrem Verständnis richtig gedient. Слушай, ты не можешь изгонять бесов. Hey, du kannst ja Dämonen austreiben. Потому что ты не с нами. Du kannst nicht Dämonen austreiben, weil du bist ja nicht mit uns. Ты неправильно это делаешь. Du machst das falsch. Почему я не могу сгонять бесов? Wieso kann ich Dämonen nicht austreiben? Да потому что ты не с нами. Weil du nicht mit uns zusammen bist. Ты не ходишь с нами. Du wandelst nicht mit uns. Потому что правильно. Denn richtig wäre es. Это когда с нами. Wenn du mit uns bist. Потому что мы с Иисусом. Weil wir ja mit Jesus sind. Поэтому мы запрещаем тебе. Deswegen verbieten wir es dir. Но реакция Иисуса какая? Aber welche Reaktion zeigt hier Jesus? Jesus говорит, не запрещайте. Jesus sagte, ihr sollt es ihm nicht verbieten. Потому что кто не против вас, тот с вами, тот Denn за вас. Derjenige, der nicht gegen euch ist, der ist für euch. И смотрите, дальше мы читаем историю, видим, что Иисус идет в Иерусалим. Und weiterhin lesen wir, dass Jesus nach Jerusalem geht. И он решил пройти через Самарию. Und er beschloss, durch Samarien durchzugehen. Из истории мы знаем, что вот самаряне, это Aus такой der народ, Geschichte kennen wir, dass Samariter so ein Volk ist, который произошел из-за смешения ассирийцев с иудеями. Der aus der Mischung von Assyrer und Juden stammte. И поэтому чистокровные, так скажем, иудеи не признавали их за братьев. Deswegen sind die reinblutigen Juden waren nicht so dafür für die Samariter. У них различались верования. Ihre Glauben, ihr Glauben hat sich unterschieden. Нравы самаритян, или самарян, как правильно сказать, были более свободными, чем иудеи. Also ihre Gewohnheiten, ihr Lebensstil war eher freier als bei den Juden. И когда кто-то шел в Иерусалим, то есть с севера на юг, und wenn jemand nach Jerusalem ging von vom Norden nach Süden, то он брал такую большую, делал такую большую дугу, чтобы обойти Самарию и musste er also einen riesen Umweg nehmen, um Samarien nicht in Samarien zu gehen, sondern um Samarien zu gehen. Чтобы не прикоснуться вот к этим нечистым, да? Um diese unreinen nicht anzufassen. Но Иисус, он был далек от предрассудков. Aber Jesus war weit weg von allen Vorurteilen. Halleluja. Halleluja. Он все еще далек от этого. Er ist immer noch so weit davon entfernt. Короче, он идет в Иерусалим. Also kurz gesagt, er geht nach Jerusalem. И прямую, напрямую через Самарию. Und geht direkt durch Samarien durch. И он хочет остановиться в какой-то деревне самарийской. Und er möchte in irgendeinem samaritischen Dorf halt machen. И короче, он как воспитанный человек посылает вестников туда. Und er als ein gut erzogener Mann schickt dorthin Boten. Но самаряне ему говорят. Aber die Samariter antworten ihm. Смотрите, их реакция была, извините. Schaut her, was für eine Reaktion die hatten. Они посылают его лесом. Also sie schicken ihn einfach weg und sagen, hau ab. Да, и ученики, ну знаете, их реакция такая сразу. Und die Reaktion von den Jüngern war ziemlich aufgebracht. Они в негодовании. Sie waren total aufgebracht. Wie soll das gehen? Послать учителя? Wie kann man unseren Lehrer überhaupt wegschicken? Да вообще представляете, какое счастье на вас тут свалилось? Und überhaupt, stellt euch vor, was ihr für Glück habt. Вы вообще понимаете, чего вы лишаетесь? Versteht ihr überhaupt, was euch überhaupt entgeht? Ну, они, конечно, были правы по-своему. Sie hatten natürlich recht auf ihre Art und Weise. И смотрите, и ученики предлагают Иисусу оптимальное решение. Und schaut her, die Jünger geben Jesus eine optimale Wahl. Ща как сведем огонь с неба? Wir wollen jetzt das Feuer vom Himmel herab lassen. Сразу все уважают нашего учителя. Auf all diejenigen, die unseren Lehrer beleidigt haben. Но Иисус запрещает им. Aber Jesus verbietet es ihnen. И он говорит им. Und er sagt ihnen. Hey, друзья. Hey, meine Lieben. Вы вообще забыли, какого вы духа? Habt ihr überhaupt vergessen, welchen Geist ihr in euch habt? Вы уже столько со мной. Ihr seid schon so lange mit mir zusammen. Вы столько всего слышали, видели, что я делал. Ihr habt bereits so viel gesehen und gehört, was ich alles so gemacht habe. Вы вообще хоть что-то поняли из этого или нет? Habt ihr überhaupt etwas begriffen davon? Я пришел не губить. Ich bin nicht gekommen, um zu verderben. Я пришел для того, чтобы участвовать в ваших разборках. Ich bin hierher gekommen, um in eurem Alltag teilzunehmen. Не участвовать в ваших разборках. Also, ich bin hierher gekommen, nicht bei euren Streitigkeiten dabei zu sein. Не для того, чтобы идти на поводу ваших эмоций. Nicht nach euren Gefühlen zu gehen. Я пришел спасать души человеческие. Sondern ich bin gekommen, um die Seele der Menschen zu retten. Спасать, а не zu retten убить. Und nicht zu verderben. И вот я хочу сегодня с вами откровенно поговорить о нашем духе. Und ich möchte mit euch heute aufrichtig über unseren Geist sprechen. Моя тема и мой дух. Mein Thema heißt auch hoher Geist, anderer Geist. Mm-hmm. Вот знаете, в последнее время мне почему-то вдруг стали присылать такие странные видео. Ich habe keine Ahnung aus welchem Grund, aber in der letzten Zeit bekomme ich solche Videos. Ну, которые отображают какие-то христианские скандалы. die bestimmte christliche Skandale wieder hergeben. Я не хочу это смотреть. Ich habe keine Lust, das anzusehen. Я никогда не рассылаю это. Und ich schicke das auch nicht weiter. Мне неприятно это. Es ist mir unangenehm. Ну вот как-то в последнее время вот я несколько таких получила. Aber in der letzten Zeit habe ich paar solche bekommen. И у меня возник вопрос. Und bei mir kam eine Frage auf. Почему это вообще так сильно интересует верующих людей? Aus welchem Grund interessiert das tatsächlich die christlichen Menschen, Leute? Почему вообще вот в этих бесконечных спорах? Wieso bei diesen unendlichen Streitigkeiten und Diskussionen? Верующие так легко сводят огонь с неба друг на друга? Schicken die Christen aufeinander das Feuer vom Himmel? Разве у нас другой дух? Haben wir den anderen Geist? Разный дух? Haben wir einen unterschiedlichen Geist? Разве у нас разный отец? Haben wir denn einen verschiedene Väter? Вот это ненормально. Also das ist nicht normal. А не то, что когда кто-то служит Богу по-другому. Und nicht das, wenn jemand auf eine Art und Weise Gott dient. И не то, что когда кто-то вдруг не ходит с нами. Und nicht das, wenn jemand nicht unbedingt mit uns geht. Oh, он не в моей церкви. Oh, ist nicht in meiner Gemeinde. Он неправильный. Oh, ist falsch. Он думает по-другому. Denkt auf jeden Fall anders. Это ненормально. Das ist nicht normal. Это не ненормально. Also, das ist nicht normal. Да. Вы знаете, меня это вот как-то неприятно вот коснулось. Also, es hat mich unangenehm in meinem Herzen getroffen. И я стала молиться. Und ich fing an zu beten. Да, я стала спрашивать. Und ich fing an zu fragen. Und sage, Jesus, was passiert heute mit deiner Gemeinde? Und Jesus antwortet mir, ich bereite sie auf das Treffen vor. Es ist bereits alles vorbereitet. Es ist nur noch eine kurze Zeit geblieben. Знаете, я кое-что поняла. Wisst ihr, ich habe eins verstanden. Многие из нас уже имели свадьбу, да? Viele von uns haben schon mal geheiratet und Hochzeiten gefeiert. И такие люди знают вот эту кухню под названием приготовление к свадьбе. Und jeder von euch weiß, wie viel man da vorbereiten muss auf die Hochzeit. Да, ну найти зал торжества. Man muss Hochzeitssaal oder Räumlichkeiten finden. Фотографа. Einen Fotografen. Меню приготовить. Меню sollte man sich vorbereiten. Einladungen zu verschicken. Ну, много всего. Also vieles muss man ja vorbereiten. Ach, da Platte. Und natürlich auch das Kleid. Platte найти. Понятно. Und ein Kleid zu finden. В общем, знаете, вот есть вот это время между помолвкой и свадьбой. Also es gibt diese Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit. Ну, 2-6 месяцев, у кого как. 2-6 Monate, bei jedem unterschiedlich. И вот в это время невеста и жених готовятся к свадьбе. Und in dieser Zeit bereiten sich der Bräutigam und die Braut auf die Hochzeit. Und dann наступает момент, dann kommt dieser Moment, когда уже все готово, wo alles bereits fertig ist, когда гости уже в дороге, wo die Gäste auf dem Weg sind. Подарки куплены. Es sind Geschenke eingekauft. Меню уже все приготовлено. Menü ist vorbereitet. И вот невеста уже надевает свой наряд. Und die Braut zieht ihr Brautkleid an. И вот как бы вот еще вот чуть-чуть, вот совсем уже ist, почти. Und es ist noch ein wenig geblieben von der Zeit. Es ist fast da. Так вот я хочу вам сказать. Und ich möchte euch ansagen. Когда я задала этот вопрос Иисусу. Als ich diese Frage Jesus gestellt habe. Он сказал мне: "Я готовлю свою невесту к встрече." Ich bereite meine Braut auf das Treffen vor. Уже все готово. Es ist alles bereits vorbereitet. Es ist noch ein wenig geblieben. То это как раз он имел в виду вот это время. Er hat genau diese Zeit gemeint, когда уже все готово, wo bereits alles vorbereitet ist, когда вот этот последний штрих, вот так сказать, последние какие-то, ну там полчаса, не знаю, образно говоря, wo die letzten Striche gemacht werden, vielleicht noch eine halbe Stunde, когда вот еще немножко и невеста уже спустится на бракосочетание, wo es bald soweit ist und die Braut wird runterkommen zu der Hochzeitszeremonie, ну, в отношении церкви наоборот поднимется, наверное, да? In Bezug auf die Gemeinde okay. Wird es umgekehrt nach oben kommen. Да, и это наконец-то совершится. Und das wird endlich vollbracht. И вот und geschehen. Что сейчас происходит? Und was passiert denn heute? Бог взвешивает нас на весах. Gott wiegt uns auf der Waage ab. Он взвешивает нашу веру. Er wiegt unser Glauben ab. Кто из чего строил? Wer aus was gebaut hat? И вот время испытания. Und diese Zeit der Prüfungen. Это не обязательно, когда гонение или что-то подобное. Das ist nicht unbedingt Verfolgung oder etwas Ähnliches. Время испытания. Die Zeit der Prüfungen. Это вот когда ты должен реагировать. Wo du dazu genötigt bist zu reagieren. Когда обстоятельства выдавливают из тебя то, что ты есть на самом деле. Wo die Umstände aus dir das rausdrücken, was du tatsächlich innen drin hast. Когда открываются сокровищницы сердца. Wenn die Schätze deines Herzens geöffnet werden. Ну, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Когда открываются рты. Wo der Mund aufgeht. И становится ясно, кто есть что на самом деле. Und dann wird das ganz klar, wer was ist. И знаете, мне почему-то кажется. Und wisst ihr, aus irgendeinem Grund kommt es mir so vor. Что Иисус вот задает этот вопрос сегодня именно нам. Dass Jesus genau diese Frage an uns richtet. Какой в тебе дух? Was für einen Geist hast du in dir? Знаете ли вы, какого вы духа? Kennt ihr, welcher Geist in euch ist? Помним ли мы, для кого мы живем? Können wir uns zurückerinnern, für wen wir leben? Движемся и существуем? Durch wen wir bewegen, durch wen wir überhaupt existieren? Помним ли мы крест Христа? Erinnern wir uns überhaupt an das Kreuz von Jesus? О котором мы говорили пару недель назад, помните? Über den wir vor paar Wochen geredet haben. Какой в тебе дух? Was für ein Geist ist in dir? Какой во мне дух? Welchen Geist, welcher Geist ist in mir? Знаете, дух человека, wisst ihr, der Geist des Menschen, он определяет его успехи или поражения. Er bestimmt entweder seinen Erfolg oder seine Niederlagen. Он движет человека. Er bewegt Menschen. И ведет его к той судьбе, которую человек проживает. Und führt zu diesem Schicksal, was der Mensch lebt. Если твой дух силен, wenn dein Geist stark ist, то ничто в этом мире, dann wird nichts auf dieser Welt, keine Umstände, werden dich plötzlich erwischen. Слаб, aber wenn dein Geist schwach ist, dann können sogar die, Kleinigkeit, die Kleinigkeiten die Schaden anrichten. Wisst ihr, wir sollen viel mehr aufmerksamer sein zu unserem Geist. Особенно вот в наше так называемое последнее время. Besonders zu dieser sogenannten letzten Zeit. Mm-hmm. Вот если дух слабее плоти, also wenn der Geist schwächer ist als das Fleisch, ты не сможешь выиграть ни одного сражения. Wirst du nicht schaffen, irgendwelche Schlachten zu gewinnen. Если плоть получает все, что она хочет, wenn das Fleisch alles bekommt, was es sich so wünscht, а хочет она очень много, und sie hat sehr, sehr viele Wünsche, а дух получает только вот самое необходимое по минимуму. Aber der Geist bekommt nur das Mindeste, also nur das, was notwendig ist. Ну, чтобы не умереть. Damit gar nicht so stirbt. Mm-hmm. То ты никогда не сможешь жить жизнью победителя. Dann wirst du niemals ein Leben eines Siegers führen können. Понимаете меня кто-нибудь здесь? Versteht да? jemand von euch hier? Okay, спасибо. Вот твоя духовная часть. Also dein geistlicher Teil. Твой дух. Dein Geist. Это именно то, кто ты есть. Das ist genau das, was du bist. Это ты настоящий, вечный. Das bist du, der echte, der ewige. Не то, что ты видишь в зеркале каждый день. Nicht das, was du in deinem Spiegel jeden Tag siehst. Ну, красивый такой, да? Du schaust gut aus, du schaust schön aus. Это не твои таланты. Das sind nicht deine Talente. Это не твое очарование. Das ist nicht deine, deine Anziehungskraft. Но твой дух. Sondern das ist dein Geist. Который будет однажды стоять перед Богом. Das eins vor Gott stehen wird. Который будет давать отчет ему за свою жизнь. Das dann Bericht für sein Leben abgeben wird. Ты сам есть дух. Du selber bist in erster Linie der Geist. Чего же желает твой дух? Also was wünscht denn dein Geist? Ну, с плотью там все понятно, да? Also mit Fleisch ist alles klar. Твой дух желает больше общения с Богом. Dein Geist wünscht sich mehr Gemeinschaft mit Gott. Он хочет общаться с хорошими людьми. Er möchte sich mit guten Menschen unterhalten. Он хочет развиваться. Er möchte sich weiterentwickeln. Любить. Zu lieben. Творить. Etwas zu schaffen. Ну, что-то такое хорошее, да? Also etwas Gutes. Это хочет твой дух. Das will dein Geist. Но если ты окружаешь себя пустыми людьми, aber wenn du dich mit Menschen, die leer sind, umgibst, которые не ищут Божьего присутствия, die nach Gott seine Gegenwart nicht suchen, которые не жаждут Его откровений, die nach seinen Verheißungen gar nicht trachten, не молятся, die weder beten, и все их разговоры только о земном, а не небес, а не небесном. Alle ihre Gespräche handeln nur um das Irdische und nicht um das Himmlische. То ты сам станешь таким. Dann wirst du auch selber so sein irgendwann einmal. Хочешь знать свое будущее? Willst du deine Zukunft erfahren? Посмотри на своих друзей. Dann schau mal deine Freunde an. Хочешь знать будущее своего сына или своей дочери? Willst du die Zukunft von deiner Tochter oder von deinem Sohn sehen? Посмотри, с кем он проводит время. Dann schau, mit wem er seine Zeit verbringt. С кем он там переписывается вечерами. Mit wem er abends schreibt. Если ты как христианин, wenn du als Christ, общаешься с теми, кто ни к чему не стремится, mit solchen Menschen Gemeinschaft hast, die nach nichts streben, кто не любит служить Богу, dem es egal ist, was, wer Gott ist und er dient ihm nicht. У него нет молитвенной жизни. Er hat kein Gebetsleben. Нет посвящения. Hat keine Hingabe gegenüber Gott. И все, о чем они говорят, und alles, über was ihre Gespräche handeln, это, ну, о ком-то, das ist über jemand, о противоположном поле, über den, über anderes Geschlecht. Ну, пустое времяпровождение, да? Also irgendwelche Zeit, die sie verschwenden. То не удивляйся, что у тебя нет огня в сердце. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du das Feuer in deinem Herzen nicht hast. Если у тебя нет страсти по Богу. Wenn du keine Leidenschaft nach Gott hast in dir. Окружи себя страстными людьми. Dann umgebe dich mit Menschen, die leidenschaftlich nach Gott trachten. Которые жаждут чего-то большего от жизни. Die mehr vom Leben sich wünschen. Которые жаждут больше Бога. Die mehr nach Gott wollen. Давайте прочитаем еще одну историю. Lass uns noch eine Geschichte vorlesen. Это из числа 14:24. Das ist aus 4. Mose 4. 14:24. Also 14:24. Но вначале предыстория. Aber vorher jetzt eine Vorgeschichte. Израильский народ опять ропщет. Also ist das Volk Israel murrt schon wieder. И они уже как бы хотят повернуть назад в Египет. Also und sie wollen irgendwie wieder zurückkehren nach Ägypten. И мы читаем, что Божий гнев возгорелся на них. Und wir lesen, dass Gott sein Zorn entfacht war. И Бог уже хочет их даже уничтожить. Und Gott möchte sie sogar vernichten. И Моисей начинает молиться за них. Und der Mose fängt an, für sie zu beten. И говорит, прости. Und sagt, vergebe ihnen. И Бог говорит. Und Gott sagt, прощаю. Ich vergebe ihnen. Славы моей полна вся земля. Denn die Erde ist voll meiner Herrlichkeit. Эти люди не войдут в землю обетованную. Aber diese Menschen werden nicht in das verheißene Land reinkommen können. Давайте мы прочитаем 24 стих. Lass uns das aus dem Vers 24 vorlesen. Он говорит, они не войдут. Говори. Переводи меня. Okay, also sie kommen nicht in das Land hinein. Но. Aber. Но. Aber. Знаете, я люблю вот эти но. Also ich liebe diese nein, diese aber. Потому что потом идет самое важное. Weil dann folgt das Allerwichtigste. Но раба моего Халева. Aber meinen Knecht Kaleb. За то, что в нем был иной дух. In dem ein anderer Geist ist. И он совершенно повиновался мне. Und er mir treu nachgefolgt ist. Веду в землю, в которую он ходил. Ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist. И семя его наследует ее. Und sein Same soll er als Erbe besitzen. Смотрите, Божий гнев воспылал на израильтян. Schaut her, Gott sein Zorn entfachte auf die Israeliten. Но вдруг вот посреди этого хаоса. Und plötzlich unter all diesem Chaos. Что-то привлекло его внимание. Hat etwas seine Aufmerksamkeit erregt. А именно дух этого человека. Genau der Geist von diesem Menschen. Халев. Der Kaleb. У него оказался иной дух. Es hat sich herausgestellt, dass er einen anderen Geist hatte in sich. Вы помните еще историю о 12 соглядатаях, да? Ihr könnt euch bestimmt erinnern an die Geschichte mit 12 Auskundschafter. Вот смотрите, в результате. Also schaut her, als Resultat hat sich herausgestellt, что, 10 из них имели один дух, dass 10 von denen einen Geist hatten, а двое, und zwei davon, Иисус Навин и Халев, also Joshua und der Kaleb, имели другой дух, hatten einen anderen Geist. Die hatten einen anderen Geist. Und nur die beiden sind auch in das verheißene Land reingegangen. Und dieser andere Geist, übrigens, wir lesen auch über den Daniel, dass er auch einen anderen und hohen Geist hatte. Das könnt ihr aus dem Buch Daniel vorlesen oder lesen zu Hause. Этот иной дух, он оказался... Und dieser andere Geist, природу, der hatte dieselben Wesen wie auch der Geist Gottes. Gott selbst hat seinen Geist in sie reingehaucht. Und sie haben ihren Geist nicht vernachlässigt. Und sie haben ihrem Fleisch nicht erlaubt, über den Geist zu herrschen. Sie haben ihren Geist genährt und haben den wachsen lassen. Und sie haben auch ihren Glauben wachsen lassen. Also schaut her, wenn der Mensch einen anderen Geist hat, einen hohen Geist, wir lesen das aus Daniel, dann verschafft das ihm eine besondere Stellung. Es ist höher als bei einfachen Menschen. Er hat eine andere Position und deswegen viele Dinge, deswegen hat er viele Dinge vorher gesehen wie alle übrigen. Übrigens, Apostel Paulus hatte solche Worte. Er sagte, der Geistliche denkt über alles, richtet über alles, но о нем никто судить не может. Aber über ihn kann keiner richten. Okay? И вот другие люди, also andere Menschen, они могут не понимать тебя. Die können dich nicht verstehen. Они могут не понимать, почему ты радуешься. Die können nicht immer verstehen, warum du dich freust. Когда кругом хаос, wo überall nur Chaos herrscht. Когда кругом война, wo überall Krieg herrscht. Probleme. Они могут не понимать тебя. Es kann passieren, dass sie dich nicht verstehen können. Когда кажется, что ад, он торжествует, а ты спокоен. Wo es so aussieht, als ob die Hölle überhand nimmt und du bleibst ruhig. Потому что ты свят. Weil du heilig bist. А свят, это значит отделен. Und heilig bedeutet, dass du abgesondert bist. Ты приподнят над этой землей. Du bist erhöht über diese Erde. И ты видишь с высоты вещи немножко иначе, чем другие люди. Und du siehst aus dieser Anhöhe die Dinge anders als alle übrigen Menschen. Знаете, недавно мы сидели в ресторане. Vor kurzem saßen wir in einem Restaurant. С нашими детьми. Mit unseren Kindern. И мой зять, он мне показал на одного мужчину. Und mein Schwiegersohn hat mir einen Mann gezeigt. Это его бывший коллега. Das war sein Ex-Kollege. И он говорит, вот этот человек меня ненавидел. Sagte, dieser Mann hat mich gehasst. Он постоянно пытался делать мне зло. Er versuchte jedes Mal mir irgendwas Böses anzutun. Он говорит, я не понимаю, я ничего не сделал. Und er sagte, ich verstehe nicht, ich habe ihm doch nichts angetan. Но он меня ненавидел. Aber er hasste mich. Вы знаете, я так посмотрела на этого. Wisst ihr, ich habe mir mal diesen Mann angeschaut. Мужчину. Ну, такой... немножко запущенный вид. Also der hat so ein so ein Aussehen, als ob er sich nicht pflegt. Ну, чуть-чуть. Also ein wenig. Ну, одежда такая старая. So alte Klamotten. Щетина. Nicht rasiert. Не модная. Überhaupt, der hat ein Bart, aber der war nicht so ganz modern. Ja. Ну, морда кирпичом. Und das Gesicht war total trüb und взгляд такой, знаете, вот такой. Und er hat so einen Blick gehabt, als ob jeder ihm etwas schuldig ist. Und seine Familie saß auch am Tisch bei ihm, aber sie sahen nicht unbedingt glücklich aus. Dann habe ich meinen Schwiegersohn angeschaut. Dann habe ich gesehen, der schaut so gut aus, ist gut angezogen. Er ist gut rasiert. Und sein Lächeln ist bis zu den Ohren. Жена рядом счастливая. Seine Ehefrau sitzt nebendran und die ist glücklich. Hey! тебе другой дух. Hey, in dir ist doch anderer Geist. Тебе не надо ничего делать, чтобы тебя иногда ненавидели. Du musst nichts tun, damit man dich manchmal hasst. Это логично. Das ist total logisch. Потому что в тебе другой дух. Weil in dir eben ein anderer Geist wohnt. Тебе надо просто жить с Иисусом. Du sollst einfach nur mit Jesus zusammenleben. И иногда позволять ему выглядывать из твоих глаз. Und manchmal ihm erlauben, aus deinen Augen rauszugucken. Okay. Если ты свят, weißt du, wenn du heilig bist, тогда в тебе другой дух. Dann ist ein anderer Geist in dir. Скажи, во мне другой дух. Sag mit mir, in mir ist ein anderer Geist. Во мне другой дух. In mir ist ein anderer Geist. Во мне другой дух. In mir ist ein anderer Geist. Аминь. Аминь. Аминь. Не забывай это. Во Vergiss мне другой nie. Дух. Vergiss es nie, dass in dir ein anderer Geist когда ist. Тебе хочется сделать какую-то каку, und wenn du irgendeine Kacke machen willst, когда хочется на кого-то налаять, wenn du jemanden beschimpfen möchtest, скажи, во мне другой дух. Dann sag, in mir ist ein anderer Geist. Во мне другой дух. In mir ist ein anderer Geist. Я не могу быть таким, как все. Ich kann nicht so wie alle anderen Я sein. Я отделен. Ich bin abgesondert. Я свят. Ich bin heilig. И не важно, чувствуешь ты себя таким или нет. Und es ist so unwichtig, ob du dich so fühlst Потому oder nicht. Потому что Бог сказал, что weil ты свят. Gott gesagt hat, weil, dass du heilig bist. Потому что в тебе другой дух. Weil in dir ein anderer Geist ist. Аминь. Amen. Okay. Возвращаемся к Халеву. Wir wollen jetzt mal zurückkehren zum Kaleb. Ага. Вы смотрите, мне стало интересно почитать про него в интернете. Schaut her, also es hat mich riesig interessiert, was so im Internet über ihn steht. Короче, оказывается, что also, kurz gesagt, wie его, aussieht, его имя переводится sein Name wird übersetzt, как преданный, горячий, страстный. Als ein leidenschaftlicher, als ein treuer. А еще? Und noch? Собака. Hund. Собака. Hund. Знаете, когда рождались наши дети? Weißt du, als unsere Kinder zur Welt kamen? У меня такая фишка была тогда. Ich habe so einen Tick damals. Я хотела называть детей с именами со значением. Ich wollte meine Kinder so benennen, dass der Name eine Bedeutung hat. Короче, я купила книгу с именами, значениями. Also kurz gesagt, ich habe mir ein Buch gekauft mit Namen und mit ihren Bedeutungen. И испытала Qual-de-Wahl, так сказать. Und habe diese Qual-de-Wahl gehabt. Мучение от выбора. Also ich habe mich gequält, bis ich es gewählt так habe. Много es waren so viele. Имен со значением. Es sind so viele würdige Namen, die eine würdige Bedeutung haben. Но вот родители Халева назвали его собакой. Aber die Eltern von Kaleb haben ihn als einen Hund genannt. Ну, я не знаю, чем они руководствовались. Ich habe keine Ahnung, durch was sie angeleitet waren. Ну, как бы вот судя по его жизни. Aber so aufgrund seines Lebens, wie ну, man sieht. Да, он был преданный. Ja, er war treu. Он был страстный по Богу. Er war leidenschaftlich nach Но Gott. Почему собака-то? Я... Aber warum Hund? Verstehe ну, ich überhaupt вообще, nicht. Для нас, в нашей культуре, это вообще-то как бы ругательное слово, да? Eigentlich in unserer Kultur ist es ein Schimpfwort sogar. Знаете, мы с Генри любим иногда смотреть смешные видео в Ютубе про животных. Also ich und Henry lieben es manchmal auf YouTube solche lustigen Videos anzuschauen. И поскольку мы все еще спорим, und da wir immer noch miteinander diskutieren, как завести нам собаку или не завести, ob wir einen Hund anschaffen sollen oder nicht, какую собаку, welchen Hund, короче, я всегда обращаю внимание на собак. Also ich achte immer auf die Hunde. И вот в этих видеороликах, und in diesen Videoclips, там очень разные собаки. Da sind unterschiedliche знаете, Hunde. И у некоторых есть такие очень внушительные челюсти. Und manche haben so richtig furchteinflößende Kiefer oder Gesichter. Когда они за что-то хватаются, denn wenn sie etwas schnappen, их вообще нельзя отодрать. Es ist unmöglich, praktisch das Kiefer auseinander zu trennen oder. Ну послушайте, Халев вообще-то он таким и был. Aber der Kaleb war tatsächlich so einer. Захотел поле в придачу к жене. Взял поле. Er wollte ein Land einnehmen für seine Frau, hat er gemacht. Захотел город, взял город. Er hat die Stadt einnehmen wollen, hat er gemacht. Захотел обетованную землю, взял обетованную землю. Er wollte verheißenes Land und er hat es eingenommen. Он был, знаете, как мастиф вот с такими челюстями. Er war wie dieser Hund, keine Ahnung, wie der heißt, so dieser Kampfhund, der einfach einnimmt und nicht mehr loslässt. Схватил добычу. Also er tut dieses, das Opfer schnappen и не отпускал. Und konnte das nicht mehr loslassen oder wollte nicht mehr loslassen. Я хочу вам сказать. Ich will euch eins sagen. Ухватись за Бога. Schnappe Gott. Ухватись за мечту. Schnappe dir einen Traum, einen Wunsch. Больше в этой жизни. Also schnappe etwas mehr als du. И не отпускай. Und lasse es niemals los. Как Халев. Wie das der Kaleb gemacht hat. Собака. Als Kaleb der Hund. Wow. Wow. Wow. Soll ich okay. übersetzen? Нет, шутка, это все понимают. Это интернационально. Also das ist international, okay. Das versteht jeder. Это чтобы вы запомнили. Damit es euch bei euch im Gedächtnis bleibt. У Бога есть путь для тебя. Denn Gott hat einen Weg für dich. И этот путь превосходный. Und dieser Weg ist übertrefflich. Почему превосходный? Wieso ist übertrefflich? Потому что он превосходит все твои представления. Weil es alle deine Vorstellungen übertrifft. И когда ты движешься вот в этом направлении. Und wenn du in dieser Richtung dich bewegst. Тогда ты счастлив. Dann bist du glücklich. И Бог распланировал твою жизнь, твой путь. Und Gott hat dein Leben und deinen Weg geplant vorher. На так называемые сезоны. Der hat sie auf die sogenannten Saisons oder Wetter oder wie heißt das? Ja, Saisons aufgeteilt. Где есть вот эти остановки? Wo diese Haltestellen gibt? Столбики такие, столбы. Also solche Markierposten? Да, возле которых происходит что-то важное в твоей жизни. Bei welchen etwas Besonderes und Wichtiges in deinem Leben passiert. Где, может быть, он посылал каких-то важных людей. Wo er vielleicht irgendwelchen wichtigen Leute in dein Leben geschickt hat. В твою жизнь. In dein Leben. Какое-то особое откровение. Eine besondere Offenbarung vielleicht. Которое дало потом вот направление в твоей жизни. Was dir später eine bestimmte Richtung gegeben hat. Und когда я пришла к Богу, als ich selber zu Gott kam, мне было 16, ich war damals 16, кто меня не знает, wenn jemand von euch mich nicht kennt. И вот у самых первых столбиков уже Бог мне сказал. Und schon bei ersten Haltestellen, bei diesen ersten Markierposten, sagte Gott zu mir, будь внимательна к людям, которых я буду приводить в твою жизнь. Sei aufmerksam bei den Menschen, die ich in dein Leben hineinführen möchte oder werde. И я была внимательна. Und ich war aufmerksam. Знаете, так получилось. Wisst ihr, es kam so dazu, что мы с Генри очень рано окунулись в Божье служение. Dass wir mit Henry sehr früh in den Dienst hineingekommen sind. Мы много ездили с нашей миссией, с которой мы работали. Wir sind sehr viel gereist in der Mission, mit der wir zusammengearbeitet haben. Встречались с разными людьми. Wir haben verschiedene Menschen getroffen. Переживали разные ситуации. Wir haben verschiedene Situationen erlebt. Иногда нам нужно было сверхверить. Manchmal hatten wir einen starken Glauben gebraucht. И потом мы просто удивлялись от того, что Бог совершал. Und dann wunderten wir uns einfach, was Gott so getan hat. Потому что он делал настоящие чудеса. Weil er echte Wunder damals gemacht hat. Мы растили детей. Wir haben unsere Kinder erzogen. И просто готовы были делать то, что он нам скажет. Und wir waren einfach bereit auf das, was er uns sagt. Знаете, это были такие своеобразные приключения. Wisst ihr, das waren so besondere Abenteuer. И я вам скажу честно, не всегда это было приятно. Und ich will ehrlich zu euch sein, also es war nicht immer angenehm. Даже не так. Sogar nicht so. В начале это всегда было неприятно. Also zu Beginn war das alles immer so unangenehm. Но потом, aber später, мы просто не могли найти челюсть на полу от того, что Бог совершал. Hatten wir einfach unseren Mund offen gehabt und haben gestaunt. И вот почему я об этом рассказываю? Warum erzähle ich euch überhaupt davon? Потому что только теперь я понимаю, что это был его путь. Weil erst jetzt begreife ich, dass es sein Weg war. Теперь я вижу эти сезоны. Jetzt sehe ich diese Saisons. Вот эти столбики. Also diese Markierposten. Я вижу людей. Ich sehe die Menschen. Большинство из которых просто прошли мимо. Mehrheit von denen sind einfach an uns vorbeigegangen. И никак не повлияли на нашу жизнь. Und haben auf keinste Weise auf unseren Leben Einfluss gehabt. Но были также и те люди. Aber es gab auch solche Menschen, которые повлияли настолько, die so dermaßen uns beeinflusst haben, что в нас родилось что-то новое. Dass in uns etwas Neues zur Welt kam, etwas Neues geboren wurde. вот какое-то, вот что дало какое-то важное откровение. Dass eine wichtige Offenbarung gegeben hat oder genommen hat. Plod нашей жизни. Durch eine wichtige Offenbarung hat es eine Frucht gegeben. Это были люди веры. Das waren Menschen des Glaubens. Вот когда у тебя глубокие отношения с Богом. Also wenn du eine tiefe Beziehung zu Gott hast. Вот когда у тебя есть страсть. Wenn du diese Leidenschaft hast. Вы знаете, как бы, ну, образно, как бы такие интимные отношения. Also so bildhaft dargestellt, so eine intime Beziehung когда zu ihm. Когда есть вот эта страсть. Wenn diese Leidenschaft in dir brennt. Ты не сможешь остаться без плода. Du, das wird unmöglich sein, dass du keine Frucht bringst. Знаете, это похоже на беременность. Das ähnelt einer Schwangerschaft. Когда ты общаешься с Богом. Wenn du mit Gott dich unterhältst. Когда ты поклоняешься. Wenn du ihn anbetest. И ты говоришь Богу, кто он есть для тебя. Und du sagst Gott, wer er für dich ist, was er für dich bedeutet. Он говорит тебе, кто ты для него. Und er antwortet dir und sagt, wer du für ihn bist. И вот в этом общении. Und in dieser Gemeinschaft, in diesem Gespräch. Он вкладывает в тебя свою волю. Legt er in dich seinen Willen hinein. Вот какие-то откровения. Irgendwelche Offenbarungen. И однажды его слово. Und eins wird sein Wort. Оно даст направление твоей жизни. Wird dir eine Richtung geben. Ты ходишь в церковь. Du gehst in die Gemeinde. Ты живешь христианской жизнью. Du lebst das christliche Leben. Не для того. Nicht dafür. Чтобы избежать ада. Um der Hölle zu entgehen. И попасть в небеса. Und in den Himmel zu gelangen. Но чтобы получить его слово. Sondern um sein Wort zu bekommen. Чтобы получить его слово. Um sein Wort zu bekommen. А потом двигаться в том направлении, которое Господь покажет тебе. Und dann in diese Richtung sich zu bewegen, wo Gott dir zeigen wird. Для чего Бог тебя предназначил. Wozu Gott dich überhaupt bestimmt hat. Когда ты ищешь. Also wenn du suchst. Близких отношений с Богом. Wenn du nach dieser engen Beziehung zu Gott suchst. Чтобы Бог прикоснулся к тебе. Damit Gott dich berührt. Чего ты на самом деле хочешь. Was willst du in Wirklichkeit? Если каких-то ощущений, wenn du irgendwelche Gefühle möchtest, каких-то эмоций, oder irgendwelche Emotionen, то это неправильная цель. Dann ist das kein, das ist ein falscher Ziel. Это неправильная цель. Das ist ein falsches Ziel. Цель. Das Ziel. Получить от него слово. Von ihm ein Wort zu bekommen. Потому что эмоции. Weil die Emotionen, ощущение от прикосновения Бога, also wenn du die Berührung zu Gott spüren möchtest, вот эти вот все ощущения, also all diese all das Spüren, они исчерпают себя уже на следующий день. Sie werden schon am nächsten Tag vergehen. Но слово, которое ты получишь, aber das Wort, was du von ihm bekommen оно wirst, может принести много плода в твоей жизни. Das kann viel Frucht in dein Leben bringen. Поэтому стань человеком с иным духом. Deswegen werde zu einem Menschen mit anderem Geist. С высоким духом. Mit einem hohen Geist. Господь обязательно заметит тебя. Der Herr wird auf jeden Fall dich bemerken. И тогда. Und dann. И тогда. Und dann. Он сделает тебя таким человеком. Wird er zu so einem Menschen machen. Который однажды может повлиять на другого человека. Was eins auf den anderen Menschen Einfluss nehmen kann. Так, что в нем родится что-то новое. So, dass in ihm etwas Neues zur Welt kommt. Что-то от Бога. Etwas von Gott. И даст направление его жизни. Und wird eine Richtung diesem Menschen aufzeigen. Поэтому живи просто вот, в простоте. Пред Богом, пред людьми. Deswegen lebe einfach in dieser Einfalt vor Gott und auch vor Menschen. Люби Бога. Liebe Gott. Люби его церковь. Liebe seine Gemeinde. Люби его слово. Liebe sein Wort. И не спеши низвергать огонь на несогласных с тобой. Und sei nicht so schnell im Urteil, was die anderen Menschen anbetreffen, die nicht so handeln wie du. Если он не ходит с тобой, да? Also wenn er nicht mit dir geht praktisch. Если кто-то не вписывается в понимание твоих правил. Wenn jemand nicht in deine Regeln hineinpasst. Будь человеком иного духа. Sei ein Mensch mit einem anderen Geist. Высокого духа. Einem hohen Geist. В котором живет и действует Бог. In dem wohnt und wirkt Gott selbst. Давайте мы закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Давайте лучше встанем, наверное. Lass uns vielleicht doch aufstehen und beten zusammen. Ja, Gott. Открой сейчас вот сердце свое и поговори искренне с ним. Öffne einfach dein Herz und sei aufrichtig zu Gott und sprich mit ihm. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Herr, wir brauchen dich. Ты дал нам Твой Дух. Du hast uns deinen Geist gegeben. И мы поклоняемся Тебе. Und wir beten dich an. Что Ты не прошел мимо. Dass du nicht an uns vorbeigegangen bist. Что Ты заметил нас. Dass du uns bemerkt hast. Что Ты спас нас. Dass du uns gerettet hast. Среди такого большого количества людей. Mitten unter so einer Riesenmenge von Menschen. Ты помазал каждого из нас. Du hast jeden von uns gesalbt. Призвал каждого из нас. Du hast jeden von uns berufen. И у тебя есть превосходный путь. Und du hast einen übertrefflichen Weg für jeden Твои von uns. Твои мысли, Бог. Deine Gedanken, Gott. Они выше наших мыслей. Sie sind höher als unsere Gedanken. И твои пути, они выше наших путей. Und deine Wege sind höher als unsere Wege. И твои планы, они превосходнее наших планов. Und deine Pläne sind übertrefflicher als unsere. Дай нам, Господь, познать твой путь. Herr, lass uns deinen Weg erkennen. Дай нам, Господь, заразиться этой страстью по тебе. Herr, stecke uns mit dieser Leidenschaft zu dir an. Зарази нас этой страстью. Stecke uns mit diese Leidenschaft an. Как ты любишь нас. So wie du uns liebst. Дай нам гореть для тебя. Herr, lass uns für dich brennen. Во всякое время. Zu jeder Zeit. Чтобы наши глаза не смотрели на тебя. Dass unsere Augen auf dich blicken. Как глаза невесты смотрят на своего жениха. Wie die Augen einer Braut auf ihren Bräutigam schaut. Чтобы твои приоритеты они стали нашими приоритетами. Dass deine Prioritäten zu unseren Prioritäten werden. Сделай нас, Господь, людьми другого измерения. Herr, mach uns zu Menschen einer anderen Dimension. Мы хотим. Herr, wir möchten, wir wollen приносить Твою славу в этот мир. In diese Welt deine Мы Herrlichkeit хотим bringen. Влиять, Господь. Wir wollen beeinflussen. И возьми нас, Herr, nehme как du свои uns сосуды. Als deine Gefäße. Очисти нас. Reinige uns, И Herr. Приготовь нас, Господь. Und bereite uns И vor. Употребляй нас, Господь. Und gebrauche uns, Herr. Я прошу, чтобы Ты дал какое личное откровение, которое каждый из нас нуждается. Herr, ich bitte dich, dass jeder eine Offenbarung bekommt, die er braucht. И приготовь persönlich. Нас, Бог. Herr, und bereite uns vor. Встреча с тобою. An das Treffen mit чтобы dir. Мы были достойными. Damit wir würdig sind. Без пятна и порока. Dass wir ohne Makel sind. Мы ожидаем тебя, Иисус. Herr Jesus, wir warten Когда auf ты dich. Придешь. Wenn du kommen wirst. И да придет царствие твое. Und dein Reich komme. На эту землю. Auf diese Erde, так, Herr. Так, как и в небесах. So wie auch im Himmel. И да свершится воля твоя. Und dein Wille soll geschehen. Мы прославляем тебя. Wir preisen dich, Herr. Ты один, Господь. Du bist der einzig и в нашей Würdige. Жизни. In unserem Leben. Amen. Amen.